Hallo, willkommen zum ersten Vortrag, der Eröffnungsvortrag. Vielleicht noch der Hinweis, bevor ich den Vortragenden vorstelle, es gibt im Anschluss noch einen Film. Ich glaube, der wird nicht noch speziell eingeleitet, 21 Uhr. Genau, aber jetzt zu Robert Zwak. Wir freuen uns sehr, dass er gekommen ist und vielleicht zur Person, vielleicht wirst du es aber auch selber machen. Nee, keine Ahnung. Robert Zwak ist Philosoph und Übersetzer, schreibt, ich kenne ihn aus der Phase 2 und aus der Jungle World. Er hat dissertiert zu der kritischen Theorie in Amerika, vielleicht noch so als Extrafakt. Und er wird uns in die tiefsten Schächte des Alltäglichen mit Benjamin entführen und mehr sage ich nicht. Alles klar. Hervorragend. Vielen Dank. Vielen Dank an die Organisatorinnen und Organisatoren der Kantine Benjamin für die Einladung und für die Vorstellung. Ich freue mich sehr, heute ein paar Sachen zu Benjamin erzählen zu können. Ich freue mich auch, dass es dieses Festival hier gibt, an dem ich jetzt gar nicht groß teilnehmen kann, außer so und heute Abend. Bei Vorträgen sagt ja man ja manchmal so was zu dem Ort, an dem das so stattfindet. Und als kleine biografische Notiz, also ich bin ja tatsächlich hier in der Gegend aufgewachsen, in Zschopau, und kenne sozusagen Chemnitz, wie das so war in den letzten Jahrzehnten, als damals aus Zschopauer Sicht größte Stadt, in die man gefahren ist, um was zu erleben. Und da gab es sowas nicht. Insofern finde ich das sehr schön, dass es das jetzt gibt und wünsche auf jeden Fall viel Spaß diese ganze Woche. So, das wurde ja schon angekündigt bei dieser kleinen Eröffnung. Es gibt eigentlich sehr viele Benjamins und man könnte ganz viele verschiedene Vorträge über Benjamin halten und es sind auch schon ganz viele Vorträge über Benjamin gehalten worden und unendlich viele Bücher geschrieben worden. Man kann sich mit dem revolutionären marxistischen Benjamin beschäftigen, mit dem Analytiker und Kritiker der Massenkultur, mit dem Kunsttheoretiker Benjamin, mit dem Leser und mit dem Leser von der Theologie und der jüdischen Tradition. Es gab eine wahnsinnig große Rezeption von Benjamin in der 68er-Bewegung. Es gab auch, was auch ein interessantes Thema wäre, eine Rezeption von Benjamin in der DDR. All das könnte man machen. Das tue ich aber nicht. Da das ja der Eröffnungsvortrag ist, habe ich mir tatsächlich überlegt, dass das Ganze auch ein bisschen einführenden Charakter haben soll. Einführender Charakter heißt, ich werde mir so ein paar Motive bei Benjamin raussuchen, die ich für interessant und wichtig halte und die vorstellen. Und wie ihr am Titel seht, gibt es da einmal den Begriff der Zweideutigkeiten und dann den des Alltäglichen. Der Schwerpunkt in meinem Vortrag liegt tatsächlich auf dem Verhältnis Benjamins zum Alltag. Und der andere Schwerpunkt ist im weitesten Sinne sein Verhältnis zum Marxismus. Das hat einerseits damit zu tun, dass ich in meiner akademischen Arbeit mich gerade und vermutlich noch eine Weile mit einem Projekt beschäftige, in dem es um den Begriff und das Phänomen des Alltags geht. Und dafür ist Benjamin wichtig. Und der andere Grund ist, dass ich einerseits das Gefühl hatte oder immer noch das Gefühl habe, dass diese marxistische revolutionäre Seite von Benjamin eigentlich die ist, die immer noch mit das meiste Interesse auf sich zieht. Und über die werde ich ein bisschen sprechen und die auch ein kleines bisschen problematisieren. Ich werde jetzt zuerst, der Vortrag dauert ungefähr so eine Dreiviertelstunde, je nachdem wie schnell oder langsam ich rede, sollte ich zu schnell reden, bitte weist mich darauf hin. Ich werde zuerst was über die Idee des Denkbildes oder des dialektischen Bildes bei Benjamin sagen, dann etwas über den Begriff der Zweideutigkeit und dann geht es um das Verhältnis zum Marxismus und den Fortschrittsbegriff. Ich habe mir dann noch gedacht, dass es irgendwie auch schön wäre, eine Verbindung herzustellen, einerseits zu dem Ort und auch zu diesem Festival mit einem so eigentümlichen Namen und andererseits vielleicht etwas zu finden, an dem man Benjamins Denken auch so ein bisschen zeigen kann. Also dass ich versuche, nicht nur dein Denken vorzustellen und darüber zu sprechen, sondern es, wenn das klappt, auch ein kleines bisschen vorzuführen. Und das habe ich versucht, deswegen habe ich auch den Titel meines Vortrages nicht geändert, sondern einen alternativen Titel mir überlegt, Benjamin in der Kantine. Und ob das alles klappt, weiß ich selber nicht ganz genau, aber das werden wir ungefähr 45 Minuten werden wir das sehen. Am 20. Oktober 2006 kam es auf dem Ölfeld Tengiz in Kasachstan zu einem Zwischenfall. Gut 300 kasachische Arbeiter lieferten sich eine mehrere Stunden dauernde Massenschlägerei mit ungefähr 100 türkischen Gastarbeitern. Autos wurden angezündet, es gab über 100 Verletzte und viele Verhaftungen. Die Betreiberfirma des Ölfeldes, Tengiz Chevroil, an dem sowohl das kasachische Staatsunternehmen als auch ExxonMobil beteiligt sind, hatten in den Monaten zuvor ein immer noch andauerndes Expansionsprojekt begonnen und im Zuge dessen zahlreiche Subunternehmen und Arbeiter aus dem Ausland engagiert. Dass sich die Schlägerei entlang nationaler Linien entfachte, mithin im Kontext der von oben installierten und nach unten weitergegebenen neoliberalen Modernisierungsbestrebungen der beiden Turkstaaten zu verstehen ist, dürfte kaum überraschen. Das Besondere an dem Ereignis und der Grund, warum ich gerade damit meinen Vortrag beginne, ist der Ort und der Anlass des Vorfalls. Denn laut Medienberichten begann die Schlägerei in der Kantine, und zwar als einer der Arbeiter sich in der Schlange der Essensausgabe vordrängelte. Betrachtet man das Werk Walter Benjamins, vor allem die auf den ersten Blick nicht oder nicht ausschließlich philosophischen Schriften, findet man ein Denken, das immer wieder an Orten des Alltags beginnt oder bei ihnen verweilt. Zentralpark heißt eine 1939 begonnene Sammlung von Notizen über Baudelaire, in deren Titel noch die Hoffnung Benjamins anklingt, Europa zu verlassen und ein Apartment in New York anzumieten. Einbahnstraße heißt ein Buch aus dem Jahr 28, auf das ich heute noch mehrfach eingehen werde. Das fragmentgebliebene Passagenwerk, in dessen Zentrum Paris, die sogenannte Hauptstadt des 19. Jahrhunderts, steht, trägt ebenfalls einen Ort bereits im Titel. Und die Berliner Kindheit um 1900 ist nichts weniger als eine erinnerte und zugleich verwandelte geistige Geografie Berlins um die Jahrhundertwende. Von den Texten und Vignetten über Marseille, Neapel, Ibiza, Rom, Weimar oder Moskau einmal ganz zu schweigen. Diese Präsenz von Orten und Räumen hat nicht nur mit der Aufmerksamkeit Benjamins für seine zumeist großstädtige Umgebung zu tun oder mit der Tatsache, dass sich sein prekäres Leben als Philosoph, Kritiker, Feuilletonist und Übersetzer weniger in einem Hörsaal, einem Büro oder einer Studierstube, sondern auf der Straße, in Cafés und Wirtschaften abspielte. Die Präsenz des Alltäglichen, also der Räume und Dinge, die uns umgeben, gründet auch in der spezifischen Verfahrensweise Benjamins, nämlich sogenannte Denkbilder oder, wie es später im Passagenwerk heißt, dialektische Bilder zu entwerfen. Räume und Orte sind die Träger der Dinge. Und die Umgebung ist für Benjamin ganz wesentlich eine Dingwelt. Und es sind die Dinge, die Bedeutung tragen, die sich befragen lassen und entschlüsseln lassen, nicht in erster Linie Worte oder Begriffe. Die Beschäftigung mit der dinglichen oder eben bildlichen Darstellung abstrakter Zusammenhänge lässt sich bei Benjamin weit zurückverfolgen. Schon in seiner abgelehnten Habilitationsschrift über das deutsche Trauerspiel hatte sich Benjamin mit der barocken Allegorie beschäftigt, also der bildlichen Darstellung eines geistigen Sachverhalts. Das konnten Dinge sein, wie die Ruine oder der Totenkopf, aber auch Personifikationen wie der Sensenmann. Was Benjamin an der Allegorie faszinierte, war das, was die nachkantianische Ästhetik kritisierte, nämlich, dass sich ihre Bedeutung nicht eindeutig festlegen lässt, dass sie sich gegen die Reinheit des Ausdrucks sperrt, dass sie, mit einem von Benjamin oft verwendeten Begriff, zweideutig ist. Mit diesem Blick für die Zweideutigkeiten des Alltäglichen nähert sich Benjamin auch der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, wie sie sich im 19. Jahrhundert entwickelt hat und deren fundamentale Veränderung Benjamin Anfang des 20. Jahrhunderts vor Augen steht. Benjamins Gegenstände sind deswegen so etwas wie dem Alltag entnommene Allegorien der Moderne. Die Ruine zum Beispiel exemplifiziert zugleich Natur und Geschichte. Die Passage ist Haus und Straße zugleich. Der Flaneur ist Protest gegen Instrumentalität und Sinnbild für leerlaufende Zeit. Staub- und Wachsfiguren sind Zeichen für die Bewegungslosigkeit der Geschichte. Puppen eine Allegorie der Arbeiter im Kapitalismus. Also das sind so Figuren und Dinge bei Benjamin, die da immer wieder auftauchen. Zweideutigkeit hat für Benjamin programmatischen Charakter. Sie ist, so schreibt er, die, Zitat, bildliche Erscheinung der Dialektik, das Gesetz der Dialektik im Stillstand, Zitat Ende. Während Dialektik sowohl als antike Form des Dialogs als auch als historisch-materialistisches Entwicklungsgesetz immer etwas mit Bewegung zu tun hat, also beispielsweise wenn ein Begriff aufgrund des ihm innewohnenden Widerspruchs in sein Gegenteil übergeht, wie man es zum Beispiel bei den Begriffen Theorie und Praxis zeigen könnte, während Dialektik also immer etwas mit Bewegung zu tun hat, steht im Bild die Dialektik still und braucht die Deutung, um wieder in Bewegung zu kommen. So wie die Allegorie verschiedene Bedeutungsschichten in sich vereint, versucht auch Benjamin häufig mehreres auf engstem Raum zusammenzufassen. Benjamin ist ein Meister der kleinen Form, des Aphorismus oder der kurzen Reflexion, alles in sich geschlossene Gebilde, die aber über sich hinausweisen. Die darin oft erwähnten Dinge, Orte und Räume haben weniger die Funktion, den Gedanken einfach zu bebildern, sondern die treten nicht selten in eine Spannung zum Geschriebenen. Verdeutlichen lässt sich das an einem Aphorismus der Einbahnstraße, dem Buch, in dem Benjamin das Verfahren der Denkbilder erstmals umfänglich anwendet. Der Aphorismus trägt die Überschrift Stehbierhalle. Er ist etwas länger und deswegen lasse ich ein paar Stellen aus, aber ihr könnt ihn hier mitlesen. Matrosen kommen selten an Land. Der Dienst auf hoher See ist Sonntagsurlaub verglichen mit der Arbeit in Häfen, wo oft bei Tag und Nacht muss ein- und ausgeladen werden. Das Bierhaus ist der Schlüssel jeder Stadt. Zu wissen, wo es deutsches Bier zu trinken gibt, Länder- und Völkerkunde genug. Aber wer weiß, ob man diesmal an Land kommt. Drum sind schon, wenn das Schiff kaum eben deklariert und angelaufen hat, Händler mit Andenken an Bord gekommen. Ketten und Ansichtskarten, Ölbilder, Messer und Marmorfigürchen. Die Stadt wird nicht besichtigt, sondern eingekauft. Im Koffer des Matrosen liegt der Ledergurt aus Hongkong, neben dem Panorama von Palermo und einem Mädchenfoto aus Stettin. Genauso ist ihr wirkliches Zuhause. Sie wissen nichts von einer Nebelferne, in der dem Bürger fremde Welten liegen. Bis in die Knochen ist die internationale Norm der Industrie für sie präsent. Sie sind nicht Dupé der Palmen und Eisberge. Dupé heißt betrogen. Der Seemann hat die Nähe gefressen und zu ihm reden nur exakteste Nuancen. Er kann die Länder besser nach der Zubereitung ihrer Fische als nach dem Hausbau und Dekor der Landschaft unterscheiden. Bei Offizieren hat die Heimatstadt noch den Primat. Dem Leichtmatrosen aber, oder dem Heizer, den Leuten, deren transportierte Arbeitskraft im Schiffsrumpf Fühlung mit der Ware hält, sind die verschränkten Häfen nicht einmal mehr Heimat, sondern Wiege. Und wenn man ihnen zuhört, wird man inne, welche Verlogenheit im Reisen steckt. Was geschieht in dieser Vignette, in diesem Denkbild? Einerseits entwirft Benjamin anhand dieses Bildes des Aufenthaltes von Matrosen an Land eine Miniatur dessen, was man vor ein paar Jahren Globalisierung genannt hat. Aber er tut es nicht im Stile einer fortlaufenden begrifflichen Auseinandersetzung oder Erzählung, sondern eher, und das ist ein weiterer Begriff, der für Benjamin sehr wichtig ist, in einer Montage, einem Arrangement von Orten, Menschen und kurzen Deutungen, die nur in der Zusammenschau ihre analytische Kraft entfalten. Die Elemente stehen eher nebeneinander, als dass sie ineinander übergehen. Sie stehen in gewissem Sinne still und ergeben als Ganzes ein Bild, aber eben ein Bild, das es laut Benjamin nur durch und in der Sprache geben kann. Wie ließe sich dieses Denkbild deuten? Der Matrose ist gleichsam die Urform des flexiblen Arbeiters, überall unterwegs und nirgends zu Hause. Die neue Stadt erschließt sich ihm immer nur über temporäre Räume wie die Hafenkneipe. Und was er von der Stadt aufgrund der Kürze des Aufenthaltes verpasst, kann er wie die Touristen warenförmlich vom Händler beziehen. Selbst unter den Schiffsleuten, darauf zielt der letzte Teil des Aphorismus ab, gibt es noch Klassenunterschiede. Unterschiede zwischen dem Offizier und den Leuten, deren, Zitat, transportierte Arbeitskraft im Schiffsrumpf Fühlung mit der Ware hält. Ihre Existenz ist es schließlich, die das Reisen des Bürgers, das meint der letzte Satz, der Lüge überführt, weil das Reisen des Bürgers ohne die transportierte Arbeitskraft der anderen nicht möglich wäre. Die schließlich als Titel über diesen Text platzierte Stehbierhalle fungiert als ein allegorisches Element, und zwar ein Element, in dem etwas verdichtet wird, was der Text eher umkreist. Wirtschaften, in denen gestanden wird, an einem langen Tresen oder einzelnen Tischen, wie sie sich vor allem in England und den Vereinigten Staaten im 19. Jahrhundert entstanden, sind Produkte der Beschleunigung, Beschleunigung des Konsums und Beschleunigung des Rausches. Sie erlaubten, dass in derselben Zeit mehr Gäste bedient werden konnten, sie verkürzen aber auch deren Anwesenheit. Wer steht, ist nicht zum Sitzen gekommen. Insofern bebildet die Stehbierhalle die Mobilität der Matrosen, die sich heute als die der flexiblen Arbeit herausgestellt hat. Sie ist nicht das städtische zweite Zuhause der Eckkneipe, sondern eine Art Durchgangsort, in der das Stehen in das Warten übergeht, Warten auf die nächste Tour, Warten auf das Morgengrauen. Auch die Kantine ist ein Durchgangsort. Dass Benjamin, wenn überhaupt, nur beiläufig über die Kantine geschrieben hat, liegt wohl vor allem an seiner Herkunft aus dem deutsch-jüdischen Großbürgertum. Was wissen wir von Straßenecken, von Bordschwellen, von der Architektur des Pflasters, so Benjamin im Passagenwerk, wir, die wir niemals die Straßen, Hitze, Schmutz und Kanten der Steine unter den nackten Sohlen gefühlt haben. Ganz sicher aber ist Benjamin auf einer seiner vielen Reisen oder im heimischen Berlin Kantinen begegnet. Und hätte er sich mit ihnen beschäftigt und wäre nicht, wie er es beispielsweise von einem Aufenthalt in Rom berichtet, an ihnen vorbeigegangen, dann hätte er einen Ort vorgefunden, der von eben jener Zweideutigkeit des Alltäglichen geprägt ist, für die er ein Sensorium wie kaum ein anderer besaß und die er in den mannigfaltigsten Phänomenen aufspürte. Anders als Kneipen, in denen es seit jeher um die temporäre Bildung von Gemeinschaft und damit um die Freiheit der sozialen Zusammenkunft geht, sind Kantinen Orte der Notwendigkeit. Mit Marx gesprochen, handelt es sich um Materialisierungen der reellen Subsumption der Arbeit unter das Kapital, also der Prozess, in dem die vormodernen Arbeitsstrukturen in die moderne kapitalistische Mehrwertproduktion überführt und umgestaltet werden. Die Kantine verbindet nämlich Produktion und Reproduktion. Produktion, das meint den Anschluss der Kantine an eine Fabrik oder einen Betrieb, also ihre Verbindung mit der Sphäre der Lohnarbeit. Reproduktion, das sind nach Marx all jene Mittel und Tätigkeiten, die dem Erhalt und der Wiederherstellung der Arbeitskraft dienen. In diesem Fall in einem ganz elementaren Sinne, nämlich durch die Nahrungsaufnahme. So wie der Betrieb immer mehr als ganzheitlicher Organismus wahrgenommen wurde, sollte nun auch der Organismus der Angestellten in die Regie genommen werden. Die ersten Kantinen, also Orte, an denen den Arbeitern zu festen Zeiten eine billige Mahlzeit gereicht wird, entstehen Mitte des 19. Jahrhunderts. Eine Zeit, auf die Benjamin immer wieder zu sprechen kommt, als das Kapital mit einer immer größeren Mobilität unverheirateter Arbeiter konfrontiert ist und in immer neuen Weisen darum bemüht ist, die Lohnabhängigen an den Betrieb zu binden. Die Effektivierung der Produktion greift nun auch auf die Zeit jenseits der Produktion zu. Sie schlägt sich in der Rationalisierung der Pausen, ja sogar der Rationalisierung des Essens nieder. Eine wohlportionierte Mittagsmahlzeit schafft Planungssicherheit für den Betrieb und ermöglicht die Erholung, die aber zugleich nicht zu lang gehalten wird. Aus der Mittagsmahlzeit zu Hause wird die gemeinsame Speisung mit den Kolleginnen und Kollegen in kargen großen Hallen. Das hatte zwar eine entlastende Funktion für die Frauen, die normalerweise das Essen zubereiteten, ermöglichte aber zugleich, dass sie sich nun genauso wie die Männer auf dem Arbeitsmarkt verdingen mussten. Und nicht zufällig wurde die Küchenarbeit in der Kantine mehrheitlich von Frauen geleistet. Zudem sind Kantinen Orte der Enge und der Kontrolle. Für Frauen konnte die Nähe zu ihren männlichen Kollegen durchaus Belästigung nach sich ziehen. Streit unter den Arbeitern, auch starker Alkoholkonsum, gehörten im 19. Jahrhundert zum Arbeitsalltag und wurden durch das Kantinenwesen reduziert und eingehegt. Ordnung und Sauberkeit standen an erster Stelle. In den 1950er Jahren beispielsweise wurden in der Bundesrepublik, wo sich Kantinen eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg richtig verbreitet haben, wurden zuweilen die Namen von Störenfrieden an Tafeln in der Kantine geschrieben. So gelang es unter den Arbeitern, ein System der Selbstüberwachung und der Einschüchterung zu installieren. Gleichzeitig, und hier beginnt sozusagen die Zweideutigkeit, die Benjamin so gerne beobachtete, waren Kantinen gerade aufgrund ihrer Nähe zur Produktion und der erzwungenen und schmackhaft gemachten Kollektivität genuine Orte der Geselligkeit und der politischen Bewusstseinsbildung. Das wusste auch Walter Benjamin. Im Dezember 1926 und Januar 1927 reiste Benjamin voll kommunistischer Begeisterung nach Moskau, um seine Geliebte zu besuchen, die 1891 in Lettland geborene Asia Lasic. Lasic, der die Einbahnstraße gewidmet ist, war einige Zeit die Assistentin von Bertolt Brecht gewesen. Und nicht weniges von dem Marxismus, den es bei Benjamin gibt, geht auf die Bekanntschaft mit Brecht und Lasic zurück. In dem von Bewunderung und eigentümlicher Nostalgie getragenen Aufsatz Moskau schreibt Benjamin: Für jeden Bürger Moskaus sind die Tage randvoll. Sitzungen, Kommissionen sind zu jeder Stunde in Ämtern, Clubs, Fabriken anberaumt, haben oft keine eigene Stätte zur Verfügung, tagen in Ecken lärmender Redaktionen am abgeräumten Tisch in einer Kantine. Das trifft sich mit der zweideutigen Funktionalität jenes Durchgangsorts. Während es bei der Arbeit zuweilen nur schwer, manchmal aufgrund der Lautstärke schlicht unmöglich ist, dass die Arbeiter untereinander in Kontakt treten, ist die Kantine ein Ort, um sich auszutauschen, sich zu politisieren oder sich gar in eine Gewerkschaft zu organisieren. Schön sieht man das in dem Film Norma Ray von 1979. Der trägt auf Deutsch den ziemlich merkwürdigen Titel Eine Frau steht ihren Mann. Und da geht es um eine Arbeiterin in einer Textilfabrik, die dort beginnt zu organisieren. Und da ist das Verhältnis von dem Lärm in der Fabrik, also weil gerade Textilfabriken wahnsinnig laut sind, und der Ruhe, entweder außerhalb oder in der Kantine, das ist ein ganz wichtiges Element und ein sehr empfehlenswerter Film. Die Macht des Proletariats, so schreibt Benjamin im letzten Aphorismus der Einbahnstraße, ist der Gradmesser für die Gesundung des Leibes der vom Weltkrieg verhärmten Gesellschaft. Sätze wie diese sind doppelbödig. Nicht nur spricht aus ihm die biologisierende Körpermetaphorik der Zwischenkriegszeit, sie zeigen auch, was gern vergessen wird, nämlich wie sehr Benjamins Werk recht eigentlich durch den Einschnitt des Ersten Weltkrieges geprägt ist und nicht, wie beispielsweise das Adornos, durch den Nationalsozialismus. Es ist mit anderen Worten nicht der Faschismus, der dafür sorgt, dass die Erfahrung, Zitat, im Kurs gefallen ist, also dass es unmöglich geworden ist, so beschreibt Benjamin das, überhaupt noch genuine Erfahrungen zu machen und vor allem die Erfahrung weiterzugeben. Es ist nicht der Faschismus, der dafür sorgt, dass die Erfahrung im Kurse gefallen ist, sondern das Massenschlachten von Verdun. Die Parteinahme für das Proletariat in dem eben zitierten Satz, der berühmte Schlusspart des Kunstwerkaufsatzes, wo Benjamin die Politisierung der Kunst des Kommunismus gegen die Ästhetisierung der Politik durch den Faschismus stellt, die emphatische Bezugnahme auf den Marxischen Fetischbegriff oder auch die häufige Rede vom historischen Materialismus in Benjamins letzten Lebensjahren, all das hat dazu beigetragen, ihn in erster Linie als einen revolutionären Marxisten zu sehen. Freilich gibt es für diese Perspektive viele Anhaltspunkte, aber in Wahrheit liegt die Sache etwas komplizierter und hat in letzter Instanz viel mit Benjamins Auseinandersetzung mit dem Alltäglichen zu tun. Ohne Zweifel hegte Benjamin vor allem nach seiner Bekanntschaft mit Brecht und Lasic Sympathien für die Massen und das Proletariat. Aber schon die Reise nach Moskau stellt sich in einer mehr oder weniger zeitgleich verfassten Notiz etwas weniger positiv dar. Dort schreibt Benjamin: Das Leben in Russland ist mir zu schwer innerhalb der Partei und außerhalb ihrer viel chancenloser, aber kaum weniger schwer. In ähnlicher Weise ist auch sein Verhältnis zu den Kategorien von Marx und des historischen Materialismus keine einfache Übernahme, sondern eher eine sehr spezielle Anverwandlung. Zunächst versteht Benjamin, wie Karl Marx die rapide Entwicklung der Produktivkräfte und die stetige und immer schnellere Ablösung des Alten durch das Neue bei gleichzeitiger Beharrlichkeit des kapitalistischen Produktionssystems als Signum der Moderne, eine ewige Wiederkehr des Immergleichen. Zu beschreiben ist das für Benjamin aber nicht in philosophischen Großbegriffen, auch nicht in denen des historischen Materialismus, sondern es muss am Konkreten gezeigt werden, am Unscheinbaren, Nebensächlichen, eben am Alltäglichen. Dafür gilt es zunächst, den Dingen eine gewisse Unschuld wiederzugeben, sie zu sehen wie ein Kind, das die sinnliche Mannigfaltigkeit noch nicht in ein Begriffskorsett gezwängt hat, sondern dem sich das Einzelne noch als Einzelnes darbietet. So schreibt Benjamin in der Einbahnstraße: Kinder nämlich sind auf besondere Weise geneigt, jedwede Arbeitsstätte aufzusuchen, wo sichtbar die Betätigung an Dingen vor sich geht. Sie fühlen sich unwiderstehlich vom Abfall angezogen, der beim Bauen, beim Garten oder Hausarbeit, beim Schneidern oder Tischlern entsteht. In Abfallprodukten erkennen sie das Gesicht, dass die Dingwelt gerade ihnen allein zukehrt. In ihnen bilden sie die Werke der Erwachsenen weniger nach, als dass sie Stoffe sehr verschiedener Art durch das, was sie im Spiel daraus verfertigen, in eine neue, sprunghafte Beziehung zueinander setzen. Das konstruktive Nachbilden, dieses in neue, sprunghafte Beziehung setzen, das haben wir bereits als Merkmal der dialektischen Bilder bei Benjamin gesehen. Wenn Benjamin sich den zu seinen Zeiten bereits veralteten Passagen zuwendet, Figuren wie dem Sammler oder dem anachronistischen bürgerlichen Interieur, dann widmet er sich im Grunde dem Abfall des 19. Jahrhunderts. Dinge wie ein Kind sehen, das heißt aber für Benjamin zugleich, die Dinge wie im Traum sehen, also dem Zustand, in dem der Zugriff des Realitätsprinzips und des Ichs sich lockert und verwandelt und bearbeitet, dasjenige an die Oberfläche tritt, was tagsüber verborgen liegt. Die Alltagswelt als Traumwelt begreifen, das hat Benjamin bei den Surrealisten gelernt, die sich im Umherstreifen in der Stadt, dem automatischen Schreiben oder Drogenexperimenten jener Welt über der Welt, also Surrealismus über dem Realismus, anzunähern versuchten. Die Surrealisten aber, so Benjamins Kritik, verbleiben im Mythischen. Sie unterziehen ihre Traumbilder nicht noch einmal der Reflexion. Hier greift Benjamin stattdessen auf die marxische Theorie zurück. Die Analogie von Traum und Wirklichkeit setzt dort an, wo Gesellschaft als unbewusstes Handeln begriffen wird, als ein Geschehen, das sich, mit Marx gesprochen, hinter dem Rücken und durch die Köpfe vollzieht. Die Geschichte, wie sie sich uns bisher darstellt, wird zwar von Menschen gemacht, aber ohne, dass sie sich dessen bewusst wären, eben wie im Traum. Darin liegt zugleich eine sachliche Verbindung zum Begriff und Phänomen des Alltags. Denn wenn den Alltag etwas auszeichnet, dann, dass wir ihn zu großen Teilen gleichsam bewusstlos bestreiten. Er ist der nicht reflektierte Hintergrund unseres Handelns, Produkt zahlloser Momente des impliziten Wissens und der automatisch routinierten Tätigkeiten. Er fällt uns eigentlich nur dann auf, wenn er durchbrochen wird, wenn wir, um im Bild zu bleiben, aus ihm aufwachen. Das konnte man zum Beispiel sehr gut in der Corona-Pandemie sehen, wie sozusagen Strukturen, die eingeschliffen und unhinterfragt waren durch diese merkwürdige Form der Isolierung, sozusagen überhaupt erstmal kenntlich geworden sind. All die Wege, die man geht, all die Sachen, die man macht, all die Gesten, die man ausführt, all die Handgriffe und so. Benjamin denkt die Dingwelt also mit Marx und Freud als Traumprodukt eines kollektiven Unbewussten. Architektur, Dinge, Waren, all das ist durchdrungen von Träumen der Epoche. Wenn wir Gesellschaft aber als Welt geträumter Dinge denken, dann lassen sich diese Dinge ganz im Sinne Freuds auch deuten. Und in dem Wörtchen deuten liegt aber allerdings schon die Differenz zum historischen Materialismus, zumindest der Zweiten Internationale, der nämlich Benjamins Gegenstandsbereich, also die Kultur im weitesten Sinne, schlicht als Überbau gedacht hat und diesen wiederum als kausale Widerspiegelung der Basis. Eine Widerspiegelung braucht man nicht zu entziffern. Sie ist gewissermaßen durch das, was gespiegelt wird, unmittelbar gegeben Und entsprechend mechanistisch liest sich auch viele traditionelle marxistische Kulturtheorie. Benjamin hingegen sieht das anders. Die Frage ist nämlich, schreibt er, wenn der Unterbau gewissermaßen im Denk- und Erfahrungsmaterial den Überbau bestimmt, diese Bestimmung aber nicht die des einfachen Abspiegelns ist, wie ist sie dann, ganz abgesehen von der Frage ihrer Entstehungsursache, zu charakterisieren? Als deren Ausdruck. Der Überbau ist der Ausdruck des Unterbaus. Die ökonomischen Bedingungen, unter denen die Gesellschaft existiert, kommen im Überbau zum Ausdruck, genau wie beim Schläfer ein übervoller Magen im Trauminhalt, obwohl er ihn kausal bedingen mag, nicht seine Abspiegelung, sondern seinen Ausdruck findet. Ausdruck ist ein ästhetischer Begriff, der nicht ohne Grund vor allem in der Kunsttheorie, in der Ästhetik, in der philosophischen Ästhetik Anwendung findet. Der Überbau wiederholt also nicht einfach die Produktionsverhältnisse, sondern es findet eine Verwandlung statt, eine Verzerrung, Überdeckung und Umschreibung, so wie bei den körperlichen Reizen, die im Traum ihren Ausdruck finden. Dieser bei Freud entlehnte Gedanke trägt noch weiter, denn für Freud war der Traum bekanntlich vor allem eines: Wunscherfüllung. Im Traum wird realisiert, was normalerweise verdrängt ist. Im Traum kommt ein Wunsch zum Vorschein, ein Wunsch, den das Realitätsprinzip negiert und der nur durch die komplexe Umgehung der Zensurmechanismen überhaupt zum Vorschein kommen kann. Diesen Gedanken überträgt Benjamin mit einem Rückgriff auf Marx' Fetischbegriff auf die wahren Welt der kapitalistischen Moderne. Marx hatte davon gesprochen, dass die Arbeit unter kapitalistischen Verhältnissen für die Menschen die, Zitat, phantasmagorische Form eines Verhältnisses von Dingen annehme. Das heißt, obwohl es sich um Beziehungen zwischen Menschen handelt, erscheint die Gesellschaft als Verhältnis von Waren und Geld. Benjamin geht aber noch einen Schritt weiter. Für ihn sind die Ware oder auch andere alltägliche Phänomene der kapitalistischen Moderne als Phantasmagorien sowohl eine Verklärung als auch der verschlüsselte Ausdruck eines Wunsches, nämlich des Wunsches, über die Epoche hinauszugehen, also sozusagen die bürgerliche Gesellschaft zu transzendieren. Verdeutlichen lässt sich das an der Figur des Sammlers. Einerseits verklärt der Sammler den wahren Charakter der Dinge, die er als bloße Gegenstände sammelt, und ignoriert damit ihre Stellung im Produktionssystem. Andererseits scheint in der Sammlung die Vorstellung eines Verhältnisses von Dingen auf, die eben nicht einfach nur durch ihren Tauschwert miteinander verbunden sind, sondern als je einzelne durch ihre ganz individuellen Eigenschaften. Benjamin schreibt dazu in einer Notiz zum Passagenwerk: In seinem Kapitel über den Fetischcharakter der Ware hat Marx gezeigt, wie zweideutig die ökonomische Welt des Kapitalismus aussieht. Eine Zweideutigkeit, die durch die Intensivierung der Kapitalwirtschaft sehr gesteigert wird, sehr deutlich zum Beispiel an den Maschinen sichtbar, die die Ausbeutung verschärfen, statt das menschliche Los zu erleichtern. Hängt nicht hiermit überhaupt die Doppelrandigkeit der Erscheinungen zusammen, mit der wir es im 19. Jahrhundert zu tun haben? Doppelrandig, dieses sehr schöne Wort, doppelrandig, so meine These, sind auch die Erscheinungen des 20. und 21. Jahrhunderts. Was ich versucht habe, als an der Kantine, als einem mit Benjamin gesprochen Haus des träumenden Kollektivs, ein wenig zu verdeutlichen. Betrachtet man für einen Moment die Art und Weise, wie sich Kantinen seit dem 19. Jahrhundert verändert haben, zeigt sich genau jene umwälzende und integrierende Kraft kapitalistischer Herrschaft, der Benjamin auf der Spur war. Nur setzt diese Herrschaft heute nicht mehr auf Kontrolle und mechanische Effektivierung, sondern auf eine Amalgamierung, also eine Verbindung, eine Verschmelzung von Arbeit und Freizeit, von Produktion und Alltag. Die frühen Kantinen glichen noch einer Fabrik innerhalb der Fabrik. Das Fließband war sowohl der logische wie auch der ästhetische Maßstab. Einer neben dem anderen aufgereiht, saßen die Arbeiter an langen Tischen in großen Hallen, eng beieinander. Kantinen jüngerer Zeit, vor allem die in der sogenannten Kreativwirtschaft oder im IT-Bereich, sehen anders aus. Ästhetisch nähern sie sich dem Restaurant an. Sie vermeiden den asketischen Betonstil, bieten individualisierte Speisen und ermöglichen das Sitzen in kleineren Gruppen. was zugleich erlaubt, Statusunterschiede auch in der Sitzordnung deutlich zu machen. Kantinen müssen zum Herzstück eines Unternehmens werden, heißt es in einem jüngeren Artikel der Online-Plattform Kitchen Rebel, denn es gehe nicht nur um Nahrungsaufnahme, sondern um, Zitat, Innehalten und bewussten Genuss, um Vernetzung und Kommunikation. Zitat Ende. Das ist die Sprache des neuen Geistes Kapitalismus, wie Yves Ciappello und Luc Boltanski das in Anlehnung an Max Weber für die Zeit seit den späten 60er Jahren genannt haben. Arbeit und Freizeit verschmelzen miteinander und werden tendenziell ununterscheidbar. Denn wenn Erholung und Vernetzung an einem und demselben Ort stattfinden, dann ist die Pause im Grunde nur die Fortsetzung der Arbeitszeit. Es ist das Ideal eines endlosen Arbeitstages. Dass es in der Kantine der Ölraffinerie von Tengiz helle Räume, hübsche Tische und erlesenes Essen gab, ist freilich eher unwahrscheinlich. Andernfalls hätte sich die Schlägerei, die ich eingangs erwähnt habe, nicht ausgerechnet in der Schlange der Essensausgabe entsponnen, als einer das Warten nicht mehr aushielt und sich vordrängelte. Die Warteschlange ist nicht nur ein Sinnbild für die Kontrolle und kollektive Vereinzelung der Arbeiter, die sie in Reih und Glied einer nach dem anderen ihr vorportioniertes Essen abholen müssen. Im Sinne Benjamins ist die Warteschlange vielmehr ein Denkbild leerer, gleichförmiger Zeit. Nichts geschieht, während man wartet. Jedenfalls nicht dasjenige, worum es geht, weil das, worauf man ja wartet, aus- oder bevorsteht. Was individuell jeder und jede kennt und woran verrückt wird, wem es nicht gelingt, Zeit einfach verstreichen zu lassen oder sie mit etwas anderem zu füllen, das war für Benjamin ein geschichtsphilosophisches, politisches Problem ersten Ranges. Denn das Warten, mit dem sich Benjamin, wie viele seiner Generation, intensiv beschäftigt hat, war vor allem dieses, das Warten auf die Revolution. Damit sind wir bei der wohl wichtigsten Differenz zwischen Benjamin und dem Marxismus angelangt, nämlich dem Fortschrittsbegriff. Ein Thema, dem man freilich einen ganzen Vortrag hätte widmen können und das sich in der verbleibenden Zeit lediglich umreißen kann. Obgleich schon früh in seinem Werk angelegt, sind es wohl vor allem die sogenannten geschichtsphilosophischen Thesen, die eigentlich über den Begriff der Geschichte heißen, in denen sich Benjamin am intensivsten mit dem Fortschritts- und Geschichtsbegriff auseinandersetzt. 1939 unter dem Eindruck des Hitler-Stalin-Pakts geschrieben, der Benjamin seine Sympathie für die Kommunisten endgültig verlieren ließ und 1942 erstmals veröffentlicht, umreißt der Text einerseits das Programm einer materialistischen Geschichtsschreibung, und hier tauchen auch die Bezüge zum Alltäglichen wieder auf, eine Geschichtsschreibung, der es fundamental um das von der Gegenwart scheinbar Überholte zu tun ist, die Reste, Trümmer, Abfälle und vor allem die Opfer der Geschichte. Andererseits, wenngleich auch damit verbunden, verhandeln die Thesen unter dem Fortschrittsbegriff eben jenes erwähnte Warten auf die Revolution und damit das Verhältnis Benjamins zur marxistischen Theorie oder eigentlich genauer gesagt zur damals noch sehr viel marxistischeren Sozialdemokratie seiner Zeit. Warten konnten nämlich diejenigen Marxisten ganz gut, die im Geiste der Zweiten Internationale die Revolution an die Geschichte oder den technischen Fortschritt delegiert hatten. Zitat, es gibt nichts, was die deutsche Arbeiterschaft in dem Grad korrumpiert hat, so Benjamin, wie die Meinung, sie schwimme mit dem Strom. Die technische Entwicklung galt ihr als das Gefälle des Stroms, mit dem sie zu schwimmen meinte. Anders gesagt, die Revolution wurde als ein zwangsläufig aus der Dialektik von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen hervorgehendes Ereignis gedacht. Und wo sie sich nicht einstellte, da wurde sie zur unendlichen Aufgabe erklärt. Wieder ein Zitat, war die klassenlose Gesellschaft erst einmal als unendliche Aufgabe definiert, so verwandelte sich die leere und homogene Zeit sozusagen in ein Vorzimmer, in dem man mit mehr oder weniger Gelassenheit auf den Eintritt der revolutionären Situation warten konnte. Zitat Ende. Darin, in dieser, wie Benjamin das nennt, Ideologie des Fortschritts, waren sich die Kommunisten und die Bourgeoisie gleich. Beide vertrauen auf die Geschichte, beiden geht es lediglich um die Zukunft und nicht auch um die Vergangenheit. Mit Rückgriff auf die jüdische Tradition des Messianismus kehrt Benjamin dieses Verhältnis zur Geschichte um und unterwirft es einem Primat der Politik, einem Primat der politischen Handelns, der politischen Aktionen. Die Geschichte ist nicht mehr dasjenige, was von sich aus zur Befreiung treibt, sondern es geht vielmehr darum, sich der Vergangenheit in einem Moment der Jetztzeit, das ist ein benjaminischer Begriff, der ziemlich vielschichtig ist, in einem Moment der Jetztzeit, das heißt sozusagen ein Moment, in dem die Gegenwart mit dem, was Benjamin messianische Zeit nennt, angefüllt ist. Messianische Zeit verweist auf Erlösung und es ist sozusagen ein Moment, in dem in so einer ganz eigentümlichen Konstruktion sozusagen Erlösung, Gegenwart und etwas in der Vergangenheit zusammentreten, in einem blitzhaften Moment. Es geht darum, der Vergangenheit sich in einem Moment der Jetztzeit zu bemächtigen und das Fortschreiten der Zeit gewissermaßen aufzuhalten. Auch die Revolution stellt sich dann nicht als kausal herbeiführbares Ereignis dar oder als Konsequenz einer Entwicklung, sondern als etwas, das wie eine Erlösung, deswegen messianisch, über die Gegenwart hineinbricht, in die Gegenwart hineinbricht. Es sind zwei berühmte Denkbilder Benjamins, die in diesem Zusammenhang relevant sind, die aber durchaus Unterschiedliches bedeuten. Das eine, das nicht aus den geschichtsphilosophischen Thesen stammt, aber ebenso häufig zitiert wird, nimmt eine Metapher von Marx auf und treibt sie über sich hinaus. Zitat: Marx sagt, die Revolution sei die Lokomotive der Weltgeschichte. Aber vielleicht ist dem gänzlich anders. Vielleicht sind die Revolutionen der Griff des in diesem Zuge reisenden Menschengeschlechts nach der Notbremse. Zitat Ende. Statt der Idee einer quasi automatisch entstehenden Revolution gibt es hier die Figur des Aufhaltens einer Entwicklung, die Benjamin in den Thesen auch für das Denken geltend macht, wenn er schreibt, zum Denken gehört nicht nur die Bewegung der Gedanken, sondern ebenso ihre Stillstellung. Also dieses Moment der Stillstellung, das vorhin auch in dem im Zusammenhang des dialektischen Bildes kam, das ist für Benjamin ganz wichtig. Diese Idee, dass wenn eine Bewegung stillgestellt wird, sich sowas wie ein Schockmoment, wie ein Schock einstellt, der sozusagen Erkenntnis fördern und Erkenntnis bringen kann. Das andere Bild ist ebenso berühmt und wird euch im Laufe der Benjamin-Kantine sicherlich noch häufig begegnen. Die Rede ist von der 9. geschichtsphilosophischen These, die da folgendermaßen lautet. Sieht man das? Man sieht das leider nicht ganz, es tut mir leid. Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf gestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm wehrt vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm. Zitat Ende. Anders als bei der Metapher der Notbremse bleibt es hier nicht beim Aufhalten einer Entwicklung, sondern das Geschichtsbild wird präzisiert und als eines dargestellt, dem es um die Wiederherstellung und Rettung der Vergangenheit geht. Das beginnt schon mit dem Zitat von Gershom Scholem, das über den Text gestellt ist und in den Interpretationen regelmäßig unterschlagen wird. Dort heißt es: Mein Flügel ist zum Schwung bereit, ich kehrte gern zurück, denn blieb ich auch lebendige Zeit, ich hätte wenig Glück. Und dieses Ich kehrte gern zurück ist von Benjamin hervorgehoben. Durch das Scholem-Zitat wird dem Engel der Geschichte der Wunsch nach Rückkehr eingeschrieben. Und diesen Wunsch nach Rückkehr problematisiert dann der Text der These. Was geschieht genau? Der Engel der Geschichte blickt zurück. Er sieht eine anhaltende Katastrophe und möchte die Toten wieder erwecken und das Zerschlagene wieder zusammenfügen. Wenn damit eine Revolution gemeint ist, dann ist das eine, die durchaus rückwärtsgewandt ist Denn es geht ja darum, einen früheren Zustand wiederherzustellen. Und hier greift Benjamin einerseits die theologische Idee der sogenannten Apokatastasis auf, das heißt Wiederherstellung, und andererseits die jüdische Figur des Tikkun Olam. Das ist eine ähnliche Denkfigur und bedeutet so viel wie die Reparatur der Welt. In der Logik der These liegt das Paradies, auf dem der Sturm weht, auch nicht in der Zukunft, sondern in der Vergangenheit. Deswegen kann der Engel der Geschichte seine Flügel nicht schließen. Deswegen treibt es ihn unaufhaltsam in die Zukunft, in die Richtung des Fortschritts. Die Idee des Fortschritts, so könnte man also sagen, verhindert die Erlösung der Vergangenheit in einer befreiten Gegenwart. In diesem Bild steht die Dialektik tatsächlich still. Es gibt keine Entwicklung, kein befreiendes Moment. Darum mag es kein Zufall sein, dass Benjamin an späterer Stelle die Metapher des Tigersprungs bemüht, um die Statik, die dieser Vorstellung eingeschrieben ist, zu durchbrechen. Er sagt dort über die Mode, sie sei der, Zitat, Tigersprung ins Vergangene. Nur findet er, dieser Tigersprung, in einer Arena statt, in der die herrschende Klasse kommandiert. Derselbe Sprung unter dem freien Himmel der Geschichte ist der dialektische, als den Marx die Revolution begriffen hat. Zitat Ende. Benjamin wusste sehr wohl, wie hoch die Hypothek eines Revolutionsbegriffs ist, der sich nicht auf eine historische Entwicklung berufen kann. Und er hat nicht gezögert, daraus die voluntaristischen, durchaus an den Anarchismus erinnernden Konsequenzen zu ziehen. Er schreibt, in Wirklichkeit gibt es nicht einen Augenblick, der seine revolutionäre Chance nicht mit sich führte. Sie will nur als eine spezifische definiert sein, nämlich als Chance einer ganz neuen Lösung im Angesicht einer ganz neuen Aufgabe. Wenn das stimmt, dann muss man mit Benjamin also sagen, die Revolution ist entweder immer möglich oder gar nicht. Ich komme zum Schluss. Kehren wir zum Abschluss noch einmal zu den Kantinen und der eingangs beschriebenen Szene auf dem Ölfeld in Tengis zurück. Das Vordrängeln in der Warteschlange als gewissermaßen bildlicher Ausdruck der Konkurrenz unter den Arbeitern und die sich daran anschließende Schlägerei lassen sich mit Blick auf das eben Gesagte in zweierlei Weise deuten. Einerseits als den durchaus gewaltförmigen Zwang und die immerwährende Drohung nicht auszuscheren und in der Warteschlange, also der homogenen, leeren Zeit des vermeintlichen Fortschritts, zu verbleiben. Andererseits als Hinweis darauf, dass Benjamins Idee des Tigersprungs und der Notbremse vielleicht auch barbarische Gestalt annehmen kann. Dass es also keineswegs ausgemacht ist, dass der Tigersprung aus der Geschichte und der Griff zur Notbremse einen tatsächlich in menschenwürdigere Gefilde führt. So zitierfähig diese und andere Sätze Benjamins gerade auf der Grund der ihnen eingeschriebenen existenziellen Dringlichkeit sind, die nicht zuletzt mit der verzweifelten Situation auf der Flucht vor den Faschisten zu tun hat, sie lassen sich nicht umstandslos auf die Gegenwart übertragen, sondern sie haben, wie Benjamin das genannt hat, einen Zeitkern und sie sind wie alle Phänomene der kapitalistischen Gesellschaft zweideutig. Ein Sensorium für die Zweideutigkeiten des Alltags lässt sich von Benjamin allerdings sehr wohl lernen und in der Gegenwart ausbilden. Es wäre die Vorbedingung für die Erkenntnis des in der Geschichte angelegten, aber nicht eingelösten Potenzials. Wir könnten dann zum Beispiel, um noch ein letztes Mal auf mein Leitmotiv zurückzukommen, die Kantine nicht mehr nur als Ort der Reproduktion der Arbeitskraft, der Konkurrenz und der standardisierten Reduktion auf das Bedürfnis nach Nahrung denken, sondern als vergemeinschafteten, egalisierenden Ort erfahrungsoffener Geselligkeit, der durch die Erfüllung der Notwendigkeit Raum für die Freiheit schafft. So ist es vielleicht kein Zufall, dass Alexandra Kollontais Utopie der Kommune auch eine öffentliche Kantine vorsah. Die Entlastung, die Kantine vor allem für Frauen bedeutete, sowohl die Notwendigkeit einer öffentlichen Essensversorgung, hat Kollontai sehr genau gesehen. Ob die Kantine Benjamin das freilich leistet, steht auf einem anderen Blatt und wird sich sicherlich diese Woche zeigen. Vielen Dank. vielen Dank für deinen Vortrag. Es gibt jetzt, falls es für dich okay ist und falls überhaupt jemand eine Frage oder eine Anmerkung hat, die Gelegenheit dazu, da muss ich noch darauf hinweisen, und auch Danke sagen an die Leute, die das machen. Es gibt einen Livestream, also das heißt, wir können nichts rausschneiden und wir schneiden auch generell alle Vorträge mit. Livestream ist immer 18:30 und dann haben wir noch das Problem, dass wir quasi kein offenes Mikrofon wegen Corona machen können. Das heißt, wer eine Frage hat, kann irgendwie vorkommen, das sagen. Ich wiederhole es nochmal für den Mitschnitt und für alle. Das können wir generell dann so machen. Und ja, also gibt es überhaupt Fragen oder Anmerkungen? Also ich wiederhole es nochmal. Ich hoffe, ich gebe es richtig wieder. Dir geht es um das Motiv des Sammlers, was bei Benjamin vorkam und auch den Warenfetisch, oder? Hattest du erwähnt? Genau, und ja. Genau, die Figur des Sammlers. Benjamin findet diese Figur interessant, weil sich da ja etwas vollzieht, was aus dem sozusagen üblichen Verhältnis von Gebrauchswert und Tauschwert ausbricht. Also ein Sammler sammelt nicht wegen dem Gebrauchswert, er sammelt aus völlig idiosynkratischen Motiven eine bestimmte Klasse von Objekten, bei denen es ihnen sozusagen weniger darum geht, damit ein ganz bestimmtes Bedürfnis zu erfüllen. Also zumindest erfüllt er sozusagen damit ein Bedürfnis, was eigentlich nicht in der Logik des Gegenstandes liegt. Ne? Also wenn man Fahrräder irgendwie sammelt, dann sammelt man die, weil man halt gerne Fahrräder sammelt und nicht, weil man ein Fahrrad fahren will. Oder so ist es halt mit jedem idiosynkratischen Sammlungsstück, was man irgendwie hat. Und für Benjamin ist das sozusagen, einerseits denkt er quasi daran vorbei, er ignoriert, dass das natürlich alles Wahnsinn ist. Darauf kommt es ihm sozusagen nicht an und darin liegt was Verklärendes. Also insofern sozusagen wird da etwas von Gesellschaft irgendwie nicht erkannt. Und diese andere Figur, die er daran spannend findet, ist, dass da eben jemand ein ganz eigenes und ein ganz sozusagen individuelles, nicht instrumentelles Verhältnis zu diesen Dingen aufbaut. Also eben etwas, was man dann, also man findet das ja vielleicht so ein bisschen kauzig, wenn Leute irgendwie so eine Sammlerleidenschaft haben. Aber da wird quasi ein Verhältnis zu Dingen aufgebaut, in dem die Dinge auf eine Weise zur Geltung kommen, die sie sonst nicht unbedingt haben. Also wenn ich 4 Ausgaben von, weiß ich nicht, Shakespeare habe, und ich habe deswegen 4 Ausgaben von Shakespeare, weil die alle einen unterschiedlichen Druck haben, eine ganz, ganz eigene Besonderheit, die sozusagen mir dann ganz besonders wichtig ist. Darin würde Benjamin sozusagen sehen, da liegt sozusagen diese Idee, oder vorhin habe ich das als sozusagen als Wunsch versucht zu bezeichnen, diese Idee drin, dass Dinge alle etwas ganz Besonderes sein könnten und dass sie sozusagen einfach nur wegen ihrer Qualitäten zählen und nicht wegen ihrem Tauschwert, was für die allermeisten Dinge unseres alltäglichen Gebrauchs sozusagen zumindest für deren Vermittlung in der Gesellschaft ja das Wichtigste ist. So ungefähr würde ich das nochmal rekapitulieren. Der taucht ziemlich verstreut auf. Also es gibt ein Passagenwerk, das Passagenwerk ist ja Fragment geblieben und ist sozusagen nach so Materialsammlungskonvoluten angeordnet. Und da gibt es eins zum Sammler unter anderem auch. Und es ist aber sozusagen nur eine der Figuren, die bei Benjamin wiederkommt. Ich glaube, es gibt auch einen Aufsatz zum Sammler. Das hat ihn sozusagen schon relativ lange interessiert. Und mir ging es irgendwie um dieses Verhältnis von Verkennen und von einem Ideal, was in sowas liegen kann, oder so einer Sehnsucht oder irgendwas, was sozusagen über das Bestehende hinausweist. Und ich fand an dem Sammler, weil es da eben gerade auch darum geht, sozusagen vom wahren Charakter abzusehen, Da dachte ich, kann man das ganz gut zeigen. Gibt's noch eine Frage? Du hast eine Frage. Ja, das war eine. Ich mache nochmal kurz, übersetze nochmal. Quatsch. Die Frage ist, warum hat sich Benjamin an dem Motiv der Kantine vorbeigemogelt? Ja, das war natürlich auch ein kleines bisschen textdramaturgisch notwendig, dass ich wirklich versuche, alle Sachen, wo es irgendwas zu der Kantine gibt und was dazu passen könnte, zu finden. Und da war nun dummerweise eine Stelle dabei, wo Benjamin in einer sehr schönen kleinen Notiz über Rom davon erzählt, wie er etwas zu essen sucht. Er möchte sozusagen was essen und erwähnt dann, was es alles am Wegesrand gibt und was er aber nicht, wo er nicht eintritt. Und es ist auch gar nicht so klar, warum er da nicht eintritt. Also er sagt es einfach, er sagt, da gab es ganz viele Kantinen. Das ist, by the way, in dem Fall vielleicht gar keine Kantine, wie ich sie jetzt beschrieben habe, weil sozusagen Kantine kommt ja tatsächlich aus dem Italienischen, wo das nicht so stark mit Betrieb und Fabrik irgendwie verbunden ist. Und und natürlich ist auch im sozusagen deutschen Sprachgebrauch das nicht nur mit Fabrik und Betrieb gebunden. Also wie ich vorhin erfahren habe, sind wir ja in der Schulkantine, da wird es natürlich irgendwie auch gesagt, obwohl es da natürlich so eine sachliche Verbindung gibt. Aber nee, der erzählt ja einfach, er sucht was zu essen, geht da dran vorbei und landet am Ende in irgendeinem Gasthaus. Und dann gibt es aber eine ganz schöne Beschreibung davon, wie er sozusagen als Fremder da eintritt und auch ganz klar ist, dass er jetzt als Fremder unter Einheimischen ist. Und dann beschreibt er so einen Moment des in dieser Gemeinschaft Verschwindens, wo das dann einfach nicht mehr wichtig ist. Und zwar nicht in einer sozusagen übergriffigen Form von auf einmal war ich da einer von denen, sondern der wird ziemlich in Ruhe gelassen, schreibt er da, und hat aber dann so eine ganz, ganz schöne Beschreibung davon, wie er sozusagen da so ankommt und irgendwie so einen Moment von Ruhe findet. Das ist, glaube ich, in den Denkbildern selber, in der Sammlung der Denkbilder ist sozusagen eine Sammlung von Texten und da ist das drin und heißt, glaube ich, da stehen im Titel, glaube ich, irgendwie Fische, Fischarten, weil er nämlich Fisch isst. Wenn, dann noch eine letzte Frage. Ansonsten gibt's noch was? Da kommt die letzte Frage. Ich würde das mal kurz, bevor ich das wieder vergessen habe. Also die erste Frage ist, Benjamin wendet sich durch den Hitler-Stalin-Pakt ab vom Kommunismus, hast du gesagt, oder den Kommunisten, und quasi die Frage, die du hattest, ist, ob Benjamin gewissermaßen da eine Differenz macht, wie er die macht. Naja, das mit dem Marxismus ist ja natürlich alles auch noch ein bisschen komplizierter, als ich es jetzt gesagt habe. Es ist irgendwie relativ umstritten, wann Benjamin wie viel Marx gelesen hat, wie intensiv die Auseinandersetzung mit Brecht und mit Lasic eigentlich wirklich war. Es ist völlig klar, dass der vor allem durch die beiden durchaus sozusagen in Kontakt mit, sagen wir mal, der kulturschaffenden Seite der Arbeiterbewegung gekommen ist. Ansonsten ist es schon so, dass Benjamin wie viele Bürger oder in dem Fall Kinder aus großbürgerlichem Hause mit der im strengen Sinne organisierten Arbeiterbewegung jetzt nicht so viel zu tun hatte. Aber es gab sozusagen, es gab irgendwann eine sehr intensive Auseinandersetzung mit Marx, die man im Passagenwerk sehr gut nachvollziehen kann. Und es gab eben diese Reise nach Moskau. Und da ist es eben so, wie ich das kurz angerissen habe, da gab es ein großes Moment der Begeisterung und irgendwie, aber auch in dem Text selber, wenn man den liest, also Moskau heißt sozusagen die Aufsatzform. Einerseits findet er daran ganz viel beeindruckend und ganz viel irgendwie toll und andererseits ist der Text ganz melancholisch. Also so wie als ob das, was er da sieht, eigentlich schon im Verschwinden begriffen ist, was gar nicht so falsch ist, finde ich. Dann ist es, hätte ich das jetzt nicht so gerafft, dann hätte man schon sehr genau hätte man schon noch etwas genauer rausarbeiten können, welche sozusagen Linie der da meint. Der meint, den Geschichtsphilosophen Thesen meint er schon eine ganz bestimmte sozusagen linkssozialdemokratische Linie und so ein ganz großes Bild von Marxismus, dass das natürlich nicht alle gleich gesehen haben und dass es irgendwie, dass Sozialdemokraten keine Leninisten waren und dass, wenn man da immer Leninist ist, sich das nochmal anders darstellt, das gibt es jetzt ganz so genau nicht. Also es gibt zwar Stellen zu Lenin und so, aber der hat da am Ende, ist zumindest mein Eindruck, einen sehr eigenwilligen Zugriff drauf gehabt. Der hat, also das ist eine ganz eigene Geschichte, die man auch hätte irgendwie in den Mittelpunkt stellen können. Der hat natürlich vieles von seinem, nach dem ersten Kontakt mit Lasitsch und mit Brecht, vieles von seinem Marxismus dann in Auseinandersetzung mit dem Frankfurter Institut für Sozialforschung und mit Adorno und Horkheimer gehabt. Es gibt der Briefwechsel von Adorno und Benjamin ist unter anderem deswegen sehr spannend, weil es da eine wahnsinnig intensive und scharfe Diskussion über Benjamins Verwendung von marxistischen Kategorien gibt. Weil dem Adorno war das sozusagen alles zu sehr Brecht. Das war zu sehr Vertrauen auf die Massen, zu sehr Vertrauen ins Proletariat. Und obwohl, wie ich versucht habe zu zeigen, diese Begriffe am Ende alle ein bisschen anders als Marx verwendet wurden. Ne? Also der Fetischbegriff wurde da erweitert und historischer Materialismus oder so historisch-materialistische Bildungsarbeit und Geschichtsarbeit, das ist alles irgendwie was ganz anderes als das, was der Marxismus da gemacht hat. Das war dem Adorno jetzt eigentlich immer noch ein bisschen zu viel und zu unvermittelt angewendet. Also der Vorwurf, der immer wieder kommt in dem Briefwechsel ist, Walter Benjamin, das ist zu undialektisch. Das macht jetzt mehr Sinn, wenn man es da liest, weil man kann das natürlich so immer gut sagen, dass irgendwas zu undialektisch ist. Aber genau, ich würde sagen, es gab einen sehr idiosynkratischen Zugriff auf alle möglichen Quellen. Es gab teils sehr sozusagen prononciert benannte Gegner, aber es gab da jetzt nicht wahnsinnig viel Differenzierungsarbeit. Wahrscheinlich wusste der, dass es auch Marxisten gibt, die das nicht so sehen und hatte mit Adorno und mit Horkheimer und mit anderen ja quasi auch Leute vor seinen Augen, die gerade diese Form von linker Sozialdemokratie oder von marxistischer Orthodoxie gerade nicht mitgemacht haben, dass er zumindest wusste, ein paar Leute gibt es da, die das auch anders handhaben. Es ist natürlich schwierig, das wiederzugeben, aber dir ging es um die Frage, wo ist Benjamin, wo ist sein kulturkritischer Aspekt in diesen Untersuchungen des Alltäglichen, so ungefähr, bloß für alle anderen nochmal. Also es ist auf jeden Fall keine nur wertfreie Beschreibung, das würde ich festhalten wollen. Man kann das, also das führt jetzt so ein bisschen weit, ne? Aber Benjamin hat bei Simmel gehört, Simmel ist auch jemand, also ein Soziologe, auch Zwischenkriegszeit, also Anfang 20. Jahrhunderts, der auch ganz viel zu sehr konkreten kulturellen Themen gemacht hat, zu Mode, zu allem Möglichen, ne? Und das ist sehr viel mehr eine quasi von der Intention her sehr genaue soziologische Beschreibung von was passiert da eigentlich. Der Benjamin will natürlich mehr. Der macht sozusagen mehr und sein Verfahren ist sozusagen ist ein ganz anderes. Das einerseits ist das Besondere an Benjamin, dass er überhaupt den Bereich der Kultur und dann auch noch diesen Bereich der Kultur, also nicht nur die großen irgendwie Werke, sondern eben Architektur, Puppen, Figuren wie Sammler, Dandy, Flaneur, dass der die überhaupt erstmal als quasi Gegenstand von Kulturkritik oder von Kulturtheorie genommen hat. Das wurde total wenig gemacht. Und das hatte damit zu tun, dass das aus einer orthodox-marxistischen Sicht war das alles nicht so richtig wichtig. Benjamin wollte, glaube ich, gerade nicht einfach sofort zeigen, das hast du so beiläufig gesagt, dort, da sitzt die Entfremdung und dort ist der Klassengegensatz oder das Interesse oder so. Das war dem, glaube ich, zu eindimensional. Was er schon zeigen wollte, ist, wie webt sich die kapitalistische Gesellschaft in diese Dinge hinein? Welche Träume und Sehnsüchte nimmt sie in Anspruch? Welche Hoffnungen untergräbt sie? Was sozusagen ermöglicht sie und was verunmöglicht sie? Also das hatte sozusagen alles eine, wie man heute gerne sagt, emanzipatorische Perspektive in der Beschreibung. Aber es war eben genau nicht eine entweder bloße Beschreibung oder ein quasi streng marxistisches, hier ist das Kapitalinteresse und zack, da ist die Entfremdung. Das fand der gar nicht so gute Kategorien zum Beispiel mit der Entfremdung. Aber das würde jetzt tatsächlich ein bisschen zu weit führen. Ich habe auch gute Nachrichten. Wir sind ganz am Anfang der Woche. Das heißt, zum Beispiel das Thema wird wahrscheinlich immer mal wieder vorkommen. Und vielen Dank nochmal. Vielen Dank für die Fragen. Vielen Dank fürs Mitschneiden, fürs Livestream und vor allem auch fürs Kochen. Alle, die die Maske schon so halb über der Nase haben, riechen. Es wird demnächst zu essen geben. Und dann 21 Uhr der Film Who Killed Walter Benjamin. Und ja, vielen Dank nochmal. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank an euch.